herzlich willkommen zum Antcast Episode 781 Heller und Kreller. Ja, bei mir steht übrigens jetzt Zigbee-Erweiterungen an. Ja, genau, ich habe ja eigentlich mein ganzes Smart Home auf WLAN-kompatible Geräte aufgebaut, außer die Lampen. Ja, und jetzt hatte ich die Idee, Mensch, ich nehme doch lieber mal Zigbee. Das ist, wenn die Integration von einem Hub erstmal gelungen ist, dann ist die Verbindung von neuen Geräten doch wesentlich einfacher. Und es ist meiner Meinung nach etwas sicherer, als wenn ich so viele verschiedene kleine IoT-WLAN-Geräte drin hängen habe, die theoretisch Zugang zu meinen WLAN haben. Bisher habe ich zwar keine Probleme damit gehabt, aber ja, so ist es nun mal. Übrigens scheint auch das Problem mit dem hohen Datentraffic von der Fritzbox seit Anfang des Monats behoben worden zu sein, durch ein Software-Update offenbar, die hohen Datenraten, die herausgehen, sind nicht mehr vorhanden. Das heißt, ganz normale Upload-Raten sind da eben drin. Ich habe ja schon darüber gesprochen. Das waren teilweise also Mengen an Daten, die innerhalb von kurzer Zeit aufgetaucht sind, was rein rechnerisch gar nicht möglich ist bei meinem Anschluss. Von daher musste es ein Fehler sein. Ich habe das über mehrere Monate beobachtet und dann festgestellt, also es muss ein Fehler sein und der ist jetzt offenbar behoben, denn seit Anfang diesen Monats geht nichts mehr in diese Richtung und von daher sehr schön. Okay, aber zurück zu Zigbee, habe ich integriert jetzt die so eine Silvercrest Zigbee Hub oder Bridge, ja, von Lidl gibt's die da, ja, aber kann man auch bei Amazon holen und so. Und die war nämlich saugünstig, ja, also 11,95 hat die gekostet und siehe da, das erste Gerät, was ich mit gekoppelt habe, wo ich gedacht habe, okay, das wird wahrscheinlich gar nicht funktionieren, ja, hat gleich funktioniert, also das Einbinden der Box ins Netzwerk war sehr, sehr einfach, dank Ethernet-Anschluss, ja, und damit ist das erstmal gegessen. Dann habe ich hier so eine günstige Airbox, Smart Air Detektor mit Formaldehydmessung und Partikelmessung und CO2-Messung und so weiter und so weiter. Ganz lustig. Und das habe ich mit, ja, im Prinzip einem Knopfdruck integriert ins System über die Smart Life App und damit war der Drops gelutscht. Also Zigbee-Integration hat gut geklappt bisher und mal sehen, morgen sollen einige Steckdosen kommen, dann sehe ich mal, wie die dann sich integrieren lassen. Ich hoffe, genauso gut. Und dann werde ich da aber mehr als nur Lichter schalten, ganz klar. Denn alle Steckdosen, das war der Hauptgrund, haben einen Energiemeter drin. Das war nämlich bei meiner alten Ausrüstung nicht. Früher waren die mit Energiemeter sehr, sehr teuer. Heute kosten die quasi nichts mehr extra oder kaum noch was extra. Und dann werden jetzt nacheinander alle Schalter ausgetauscht. Das sind auch nicht viele im Moment. Und zusätzlich wird jede Steckdose im Haus, also komplett jede Steckdose im Haus mit so einem Zigbee Smart Home Schalter mit Energiemessung ausgestattet, so damit ich genau weiß, welche Steckdose zieht wie viel Strom über einen bestimmten Zeitraum. Das ist das erste Etappenziel. Das zweite Ding wird dann sein, dass ich einen Home Assistant einrichten auf meinem alten Raspberry Pi 4 und dort soll da eine komplette Energieüberwachung stattfinden. Was ich über PV-Anlage reinbekomme, wird ja schon gemessen. Ja. Allerdings, das geht über EWE-Link, da muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht auch noch eine andere Steckdose benötige oder ob ich das da drin lassen kann. Und ansonsten, ja, mal gucken, wie das dann wird. Auf jeden Fall wird dann alles auf Zigbee umgestellt werden und dann, ja, finde ich, ist das ein bisschen besser. Vielleicht kann ich ja dann sogar nachts mal wieder das WLAN abschalten. Ah, ne, geht nicht wegen den Echo-Geräten. Ah, naja, egal. Gut, so, das ist jetzt erstmal das eine. Es wird noch mehr kommen, was den Titel betrifft. Ja, heller und greller. Ne? Definitiv. Aber diese Woche wurde was an mich herangetragen, das ebenfalls sehr interessant war. Und zwar diesmal aus der YouTube-Community. Eigentlich für die Folge von der Rios Wochensicht. Aber ich denke, hier in den Uncast passt die besser rein. Ja, und zwar der Braincoon geschrieben, ich hätte ein Thema, über das du vielleicht in deinem Netcast berichten könntest. Mir ist aufgefallen, dass im Google Kalender die Geburtstage meiner Kontakte nicht mehr angezeigt werden. Weißt du, ob es da aktuell ein Problem bei Google gibt? Ja, und ich habe dann versprochen, dass ich recherchiere und sehe da tatsächlich habe ich was rausgefunden. Das war schon, das ist aber fast schon wieder absurd. Aber ist in der Tat wohl so, denn das ist ein, es ist auch eine Antwort im vom Support von Google Calendar. Und dazu gibt es auch einen Eintrag. Es gibt in Deutschland deswegen diese Funktion nicht mehr, dass Geburtstage der Kontakte automatisch im Google-Kalender angezeigt werden, weil es durch regulatorische Anforderungen nicht mehr in Ordnung ist. Das heißt, in Deutschland darf Google das so nicht machen. Ich habe ja gesagt, mir ist es nicht aufgefallen groß, weil ich sowieso einen separaten Kalender habe, wo ich die Geburtstage eingetragen habe. Das empfiehlt auch Google, ja. Also es gibt mehrere Optionen, um weiterhin alle Geburtstage der Kontakte zu sehen, wird hier geschrieben. Erstellen Sie Geburtstage manuell als reguläres, wiederholtes Ereignis. Das hat einige Vorteile, dass Sie mehrere Benachrichtigungen festlegen und das Ereignis auch farblich kennzeichnen können. Ja, zum Beispiel ganz gut, dass man zum Beispiel schon eine Benachrichtigung am Tag vorher kriegt und dann nochmal eine am Tag des Geburtstags von jemandem, damit man wirklich genug Zeit hat, darauf zu reagieren, weil, ne, manchmal ist es schlecht, wenn man erst, ja, hat Geburtstag und dann, ja, sollte man vielleicht schon ein Geschenk oder so besorgt haben. Also kann man das dann auch so einstellen, dass man dann, wann immer man auch will, vorher schon benachrichtigt wird. Ja. Man kann die Kontaktliste auch exportieren und dann die Datei manuell nachbearbeiten, so dass man das auch wieder in Google Calendar importiert werden lassen kann. Aber ehrlich gesagt, im Normalfall dürfte es okay sein, wenn man einfach einmal die Geburtstage manuell eben eintragt in einen Kalender, dann ist es ja gut. Ich meine, wie viel hat man da? 50, 100? Ja, also dann ja, hat man zwar schon alle Hand voll zu tun, ja. aber trotzdem, ich denke, so viele wird es dann eben bei den normalen Leuten eben nicht sein und das ist auch okay so und dann ja, muss man das wohl nicht machen. Aber man könnte es tun, also wenn man jetzt extrem viele Einträge hat, zum Beispiel eine Kundendatei oder sonst irgendwas, dann könnte man das eben dann hier machen mit einem Script und dann eben wieder importieren in Google Calendar. Das dürfte relativ einfach gehen. Genau, also das ist der Grund. Ja, es geht deswegen nicht mehr, weil es in Deutschland nicht mehr erlaubt ist, dass Google das macht. Und das schon seit Ende 2024. Da wurden aber noch die Sachen angezeigt, ja, und dann wurde angekündigt, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr geht. Das genaue Datum habe ich zwar nicht mehr, ab wann es dann nicht mehr funktionieren soll, aber das wurde dann tatsächlich umgesetzt und jetzt sieht man eben diese Einträge nicht mehr. Ja, so ist es nun mal. Wer immer zu viel Datenschutz schreit, der kann eben auch so Kollateralschäden bekommen, sodass man dann eigentlich die Sachen, die für einen nützlich ist, eben auch nicht mehr bekommen kann. Also immer Vorsicht, ja. Die Geister, die ich rief, ihr kennt den Spruch, zählt eben auch für Datenschutzsachen. Wenn irgendwann sind wir so gut geschützt, dass wir nichts mehr machen können. Auch nicht schlecht, oder? Mhm, genau. Das ist, also bei den Banking-Apps merke ich das als schon. Das ist manchmal so schlimm, das ist als, das ist absoluter Wahnsinn. Ne? Mit den Fingerabdrücken habe ich ja schon gesagt. Jetzt habe ich hier eine Banking-App, muss mich zweimal authentifizieren, bis ich überhaupt irgendwas machen kann. Wenn ich überweisen will, muss ich nochmal mich identifizieren für das freizugeben, sozusagen die Aktion. Ja, wunderbar. Und dann habe ich eben mal so Tage, ja, oder Wochen, in denen mein Fingerabdruck nicht erkannt wird. Einfach so, ja. Weil so sind halt meine Fingerabdrücke, ne? Und da haben noch viele Leute damit zu kämpfen. Und dann steht man als ganz gewaltig auf dem Schlauch, wenn man dann 3 oder 4 Passwörter eingeben muss unterwegs. Das ist der absolute Irrsinn, ja. Und das Beste ist noch, um meine Passwortdatei zu entschlüsseln, ja, über einen Passwortmanager, dreimal dürft ihr raten, was ich machen muss. Ja, ich muss einen Fingerabdruck eingeben. Und irgendwann ist das System so sicher, ja, dass ich dann eben nicht kein Banking mehr machen kann. Super, vielen Dank, ihr Banken. Alright, dann komme ich gleich zum nächsten Thema. Japan ist knallhart, was Patente und Copyright betrifft. Ja, da gibt's kein Erbarmen von den entsprechenden Stellen. Und das hat jetzt Google erfahren. Und vor allem auch im Land der Höflichkeit, ja, sollte man sich entsprechend benehmen und nicht wie die Axt im Walde, typisch US-Unternehmen, ja, mal große markige Sprüche anbringen. Das hat nämlich offenbar laut einem Artikel hier bei Android Central Google hier den die Verkaufserlaubnis für das Google Pixel 7 eingebrockt. Ja. Und möglicherweise wird das Google Pixel 8 und Pixel 9 folgen. Das könnte haarig werden für Google hier. Denn Pixel 9 ist ja immer noch das aktuelle Gerät. Da haben die ein bisschen Glück, dass die japanischen Mühlen auch sehr langsam mahlen. Ja, aber sie tun die Fälle nicht einfach abwiegeln oder so. Was ist jetzt passiert? Eine Firma Pentek hat Google verklagt, weil von ihnen angeblich Patente für die Verbindung mit LTE genutzt wird. Ja, also diese Patente soll offenbar diese Firma halten und Google hat keinerlei Anstalten gemacht, eine Lizenz dafür zu bekommen und es einfach trotzdem gemacht. Wie gesagt, ob das stimmt und so weiter, das weiß ich nicht. Die japanische Justiz sagt, ja, das stimmt. Und was sie besonders schlecht fand, ist, dass vor Gericht immer wieder die Aussage von Google getätigt wurde, dass es unrichtig sei, ja, oder unaufrichtig sei, was die Firma macht. Und wenn man eine andere Firma als unaufrichtig bezeichnet, ist es vielleicht in den USA, wo selbst der Präsident sagt, Fake News und fertig, ja, so, ja, oder jemand einfach so diskreditiert und alles ist okay, ne, kein Problem. In Japan geht es nicht so. Da ist das Wort unaufrichtig so, als ob ihr jemand als absolut schäbigen Lügner bezeichnet. Und das ist strafrechtlich relevant unter Umständen sogar. Ja. Das hat das Gericht überhaupt nicht gut gefunden, waren not amused darüber. Hat auch hier dann nach dem Abwägen, also nicht deswegen, sondern nach dem Abwägen von den Patenten, tatsächlich entschieden, dass Google hier dagegen verstößt und auch dann eben moniert, dass Google hier andere Leute, andere Firmen als unaufrichtig beschimpft, ohne Beweise an der Hand zu haben. Das kommt nicht gut an und da sind die Richter dann halt auch knallhart in Japan. Wie gesagt, das Google Pixel 7 ist jetzt, also da ist der Schaden jetzt noch zu begrenzen, ja. Aber Google Pixel 8 und Pixel 9 könnte ebenfalls davon betroffen sein. Hier werden offenbar weitere Patente benutzt. Jetzt muss Google schnell reagieren, damit das nicht weiter ausgedehnt wird auf die neuen Pixel-Geräte. Sonst wird es in Japan für Google haarig und das wäre nicht gut für die Pixel-Geräte, denn gerade in Japan werden die Pixel-Geräte momentan sehr, sehr gut verkauft. Ja? Aber Verkaufszahlen sind zumindest bei japanischen Gerichten kein Argument, um eine Strafe, um darüber hinwegzusehen. Da könnte auch der größte Player überhaupt kommen, der wird dann eben notfalls platt gemacht im Land. Fertig, so einfach geht es nicht. Ja. Vor allem, wenn er sich dann eben wie die Axt im Walde benimmt. Ja. Tja, man sollte vielleicht keine amerikanische Attitüde im Land der Höflichkeit von sich geben, wenn man dort auf irgendeinen grünen Zweig kommen möchte. Tja, ja. So, jetzt interessantes Thema, wegen Hella und Grella. Ihr wisst ja, HDR-Darstellung im TV, ich hab's ja schon mal gesagt, ne? Grell bis zum geht nicht mehr. Und richtig hell, ja, so soll's sein, zumindest begrenzt. Wie gesagt, am TV finde ich das nicht so doll, vor allem abends dann. Aber bei Bildern, ja, wäre das ehrlich gesagt für mich schon mal nicht schlecht. Das heißt, ich spreche davon, dass, was ja seit diesem Google-Fotos-Desaster mit Ultra-HDR jetzt immer noch nicht aus der Welt geschafft ist. Diese Phase gebe ich mir aber jetzt nicht mehr. Google und Ultra HDR sind bei mir unten durch, was Fotos jetzt betrifft. Ich bin auch schon auf der Suche nach vernünftigen Alternativen. Nichtsdestotrotz hat Android ein großes Problem bei HDR. Es gibt keinen Standard. Ja, ich habe es schon mal angedeutet gehabt. AVIF, also AVIF, das ist eigentlich der Standard für HDR-Bilder. Wenn es nicht Apple gäbe mit HEIC, auch diese Bilder können HDR anzeigen. Ich meine jetzt nicht HDR-Fotografie mit drei Bilder übereinander lappen, sondern ich meine HDR-Darstellung auf Bildschirmen. Ja. Viele Handy-Displays können das. Ja. Also da hängt es nicht dran. Das Problem liegt eben woanders. Nämlich da, dass es kein Format gibt, das von Android offiziell unterstützt wird und HDR kann. Somit hat auch Google mit diesem Ultra HDR einfach einen Nicht-Standard kreiert. Also das ist sonst nirgends lauffähig, diese Anzeige. Nur bei Google Fotos im Prinzip. Aber selbst das haben sie ja nicht hinbekommen, wie ich ja schon zigmal darüber jetzt berichtet habe. Unglaublich, das Thema ist immer noch nicht durch, funktioniert immer noch nicht. Lächerlich. Aber grundsätzlich ist dieses Problem eben vorhanden. Und jetzt, nach über 20 Jahren, ja, schickt sich jetzt hier die W3C an, neue PNG-Spezifikationen rauszugeben. Und diese PNG-Spezifikationen beinhalten auch die Darstellung von High Dynamic Range Bildern. Und das Ganze nennt sich dann eben APNG, HDR-Support, ja, und EXIF-Daten werden da alles zusammen unterstützt. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Und dieser Standard soll jetzt eben kommen. Das geht alles sehr, sehr langsam vonstatten, ja, definitiv. Und deswegen habe ich auch nur wenig Hoffnung, dass das so funktioniert, dass wir jetzt schon bald eben HDR-Bilder auf Android sehen können, weil ganz klar, erstmal muss das von den Geräten unterstützt werden. Und da sehe ich eben erstmal schwarz. Google muss es implementieren. Google macht aber selbst einen Nicht-Standard. Weiß nicht, wie hoch das Interesse ist. Bisher haben die auch HEIC, der momentan wohl de facto Industriestandard, weil es dann der einzige Standard ist, den es momentan gibt, außer AVIF. Ja. Der offenbar von niemand unterstützt wird. Keine Ahnung, wieso. Ist wahrscheinlich irgendeine unbeliebte Firma hinten dran, aber na, ist ja immer so. Ja, und deswegen ist diese Situation jetzt, aber deswegen hoffe ich eben, dass APNG sich durchsetzt. Na, wie gesagt, ich habe wenig Hoffnung, dass das relativ schnell geht. Und Google da hat wohl kein Interesse. Kann ich mir also nicht vorstellen, dass es schon bei den nächsten Android-Versionen einfach so auftaucht. Ja. Die Frage ist, brauchst du die Android direkt Unterstützung oder kann man das nicht auch anderweitig machen? Natürlich, klar, es gibt zum Beispiel Programme, die so etwas durchaus anzeigen können und es würde auch erstmal reichen. Ja, also wenn ich eine APNG Gallery habe, wo ich eben HDR-Bilder angucken kann, dann ist mir das schon mal recht. Dann brauche ich das Google Fotos nicht mehr zu benutzen. Ist ja auch okay. Ja? Natürlich wäre es schon besser, wenn es im System drin wäre. Benutzen könnte man es aber vielleicht schon vorher. Ich hoffe deswegen, dass das relativ schnell geht. Firefox wäre da eine Größe, die sich da reinhängen könnte, wenn sie denn wollen. Auch die haben schon mal Standards einfach ignoriert, aus weiß nicht was für Gründen, ja. Dass Google jetzt das in Chrome schnell integriert, ja, mal gucken, wenn es W3C Standard ist, dann müssten Google das eigentlich auch machen, aber ob es da nicht doch Verzögerungstaktik gibt, wegen dem eigenen Format, auch das ist wieder die Frage, ja. Also sehr viele offene Fragen sind da vorhanden und dabei bräuchte das jetzt ganz, ganz schnell einen Ersatz, ganz, ganz schnell, denn im Prinzip haben wir hier nichts. Ja, AFIF kann ich zum Beispiel mit dem Lightroom von Adobe abspeichern im HDR-Format, kann es aber dann zum Beispiel nicht anzeigen. Ich habe keine Möglichkeit, das anzuzeigen. Das ist absurd. Ja, es gibt ein Programm, mit dem man AFIF anzeigen könnte. Das ist aber sehr zweifelhaft, da bin ich sehr vorsichtig, ja, vor allem wir das extreme Zugriffsberechtigung haben, das gebe ich natürlich nicht am zweifelhaften Programm. In Google Fotos erscheint das Bild gar nicht, also das kann man nicht angucken und das, kein Thumbnail oder irgendwas wird kreiert. Und das war es eigentlich dann. Das Einzige, wo ich das dann wieder angucken kann, ist in der Bearbeitungssoftware Lightroom, aber das ist ja keine Bildergalerie, sondern einfach nur ein Editor. Ja. Es ist also schon ziemlich traurig momentan die Situation, deswegen APNG ist jetzt ein kleiner Lichtstrahl am dunklen Himmel, um jetzt endlich mal eine vernünftige HDR-Darstellung auf Android zu bringen oder überhaupt zu bringen, denn auch am Desktop-Modus hat man da zeitweise ein paar Probleme, wobei natürlich im Desktop-Bereich gibt es da mehr Lösungen, um das zu bewerkstelligen. Wobei, naja, also so mit Linux und HDR-Darstellung am Monitor ist auch schon ein Abenteuer. Also auch da gibt es durchaus noch Nachholbedarf. Und ich meine, ich verstehe das gar nicht, weil HDR ist jetzt schon wirklich ein alter Hut. Das müsste eigentlich schon funktionieren. Da sieht man mal, wie manchmal etwas so lange dauern kann. Samsung macht jetzt offenbar Nägel mit Köpfen, denn einfach so bringen die HDR-Screenshots. Ja. Und die speichern das ab als PNG mit Metadaten, also und Color und Contrast Maps und so weiter. Ich weiß nicht, ob das dem APNG-Standard jetzt tatsächlich entspricht. So hoffe ich jedenfalls, weil ansonsten hätten wir auf einmal noch einen weiteren Standard. Deswegen kann ich nur hoffen, dass sie sich da an die W3C-Spezifizierung halten. Sieht aber ganz danach aus, wenn ich das so lese. Ja. Und ab One UI 8.0 kann man bei Samsung jetzt auch HDR-Screenshots machen. Das ist ja schon mal was. Fotografie bin ich überfragt, keine Ahnung, geht das schon bei den Geräten von Samsung? Wenn ja, in welchem Format wird es abgespeichert? Das würde mich mal interessieren. Ich habe keinen Zugriff auf ein Samsung zurzeit, von daher weiß ich das auch leider nicht. Aber das ist schon mal ein guter Anfang, wenn also tatsächlich die HDR-Screenshots in diesem APNG-Format abgespeichert würden, das wäre dann ein Riesendurchbruch für das Format schon mal, denke ich. Und dann könnte man auch was mit anfangen. Jo, jetzt werdet ihr es nicht glauben, aber Ich habe ja letzte Woche berichtet über diesen lächerlichen BlackBerry, wie sagt man, Revival von diesen typischen Hipster-Opfern, ja, weil die das iPhone oder Android jetzt als zu uncool empfinden, dann wird der alte BlackBerry gebraucht, irgendwo gekauft und dann genutzt. Ja, Hauptsache anders ist zwar schön, aber Hauptsache anders mit alter, schon überflüssiger Technik. Ja, das außer Romantik ist da nichts, ne? Aber wie auch immer, jetzt kommt ein Gerät auf den Markt, das genau für die eigentlich, für die Leute genauso ansprechend sein sollten. Das Uniherz Titan 2. Ja, das bringt ein vollwertiges Keyboard mit einem rechteckigen 4,5 Zoll Display. Ja, da fühlt man sich doch wieder in alte Zeiten versetzt, wo ein Mini-Display mit einem riesen Keyboard unten dran, ja, mal Standard war. Aber immerhin ist das Gerät neu. Es ist eine Kickstarter Crowdfunding-Kampagne. Und dann, ja, wenn wir sehen, ehrlich gesagt, ich hoffe, dass daraus was wird. Android 15 ist drauf. Und die Besonderheit auch, dass das nahezu gleichschenklig ist, nicht ganz, aber nahezu gleichschenklig, beziehungsweise, Moment mal, oben ist ein Mega-Bezel. Doch, ich glaube, das ist gleichschenklich, ja, genau. 1440x1440 Spielpunkte Auflösung, auch das zeigt es eben an. Und auf der Rückseite ist ein zweites Display mit 410x50 Pixel Auflösung, 2 Zoll Größe, um zum Beispiel Uhr-Icons oder ähnliche Sachen einzublenden. Aber das auch ein Touchscreen kann man also auch richtig benutzen. Ja. Okay, ich meine, die Idee ist super, die Idee ist gut. Ja, und das könnte eventuell seine Fans finden. Jedenfalls würde ich mir das Gerät wesentlich lieber holen als einen alten BlackBerry, der ja irgendwie ja gar nicht mehr richtig so funktioniert und so. Ob die Daten dann eben zutreffen oder eben interessant sind bei diesem Phone, wird sich zeigen. Das ist ein Dual-SIM-Gerät, Wi-Fi 6. Bluetooth 5.4, NFC jetzt drin, IR-Plaster übrigens drin und auch ein FM-Radio, zumindest mal in der chinesischen Version. Normalerweise werden die FM-Radios bei uns ja irgendwie gecancelt, ja, keine Ahnung. Android 15, wie gesagt, hat ein Dimensity 7300 Chipsatz drin. Für diese Größe von Display und für die Anwendungszwecke von dem Gerät ist es mehr als ausreichend, ja. Und 12 GB RAM mit 512 GB Storage, lässt sich also hier das Gerät auch nicht lumpen, das heißt, hier kann man schon mit einer gewissen Performance her, oder man kann schon eine gewisse Performance erwarten und auch viel, viel speichern, 0,5 Terabyte, für die Leute, denke ich, die das Gerät holen, die werden auch vielleicht einen Drang haben, mehr Sachen offline zu machen, ja, nicht alles cloudbezogen, würde ich mal ganz einfach sagen, ich lehne mich zwar weit aus dem Fenster, aber ich denke mal, wer sich so ein Gerät kauft, der hat was gegen neue Technologien. Oder zumindest gegen Cloud. Ja, kann ich mich da total täuschen auch, aber ja, so ist es nun mal. Rein von der Idee her ist es aber nicht schlecht, dass man genug Speicher reinpackt, sowieso, egal ob man Cloud benutzt oder nicht, denn da muss man sie nicht benutzen, das ist ja schon mal was. Also, Kamera, 50 Megapixel Hauptkamera, 32 Megapixel Frontfacing-Kamera und eine 8 Megapixel 3,4-fach Zoom-Kamera. Warum? Also, ich verstehe es nicht. 8 Megapixel, damit ist das Telefoto, die Telefotolinse natürlich ad absurdum geführt, das geht heutzutage nicht mehr. Hätten lieber die 50 Megapixel Hauptkamera die Telefotolinse gemacht und die Hauptkamera 8 Megapixel oder wenigstens 12 Megapixel spendiert, dann wäre das okay gewesen. Ne? Aber egal. Das sind Kleinigkeiten. Wichtiger ist halt, dass das Keyboard, das hier mit dran ist und das soll in Englisch kommen, also mit QWERTY, das würde ich nehmen jetzt, nein, halt, das würde ich nicht nehmen, QWERTY und auch andere Sprachen, unter anderem auch japanisches Keyboard, das entspricht in etwa dem US-Keyboard, das ist das, was ich nehmen würde, das habe ich hier auch auf meinem Rechner, ja. Das ist perfekt zur Eingabe von Codezeilen und ähnliches. Und da kann man das dann entsprechend aussuchen, beziehungsweise mal sehen, was es eben für eine Kickstarter-Kampagne, was sie dann bringt. Hoffentlich kommt es dann auch so raus wie erwartet. Cool, oder? Also, nicht schlecht, aber natürlich nichts für mich. Aber ich denke doch, dass es da Leute gibt, die könnten das gefallen. Ehrlich gesagt, das Keyboard ist mir sowas von wurscht, aber dieser Formfaktor, gleichschenkliches Display, das finde ich schon mal nicht schlecht. Also das fand ich richtig gut. Ich hätte gern ein viereckiges Gerät. Das muss ich schon sagen. Weil gerade für Webseiten, was ich viel mache, wäre so ein Format wesentlich besser als das, was wir jetzt haben momentan. Schmal und lang. Nee, lieber breit und kurz. Das ist besser, aber nicht so kurz, dass man es jetzt einfach umdreht. In Landscape-Modus, weil da haben wir wieder das andere Problem, ne? Wenn man das Keyboard einblendet, ist das Display ja, weg sozusagen. Ne? Also, hier ist natürlich das Keyboard unten dran, da muss nichts eingeblendet werden, gut, aber selbst wenn nicht, würde ich sagen, wäre das eine schöne Sache, aber das würden sich die Hersteller wahrscheinlich nie trauen und vielleicht haben sie auch recht, denn ich weiß nicht, wie viel außer mir das Gerät dann kaufen würden. Naja, egal. So, Fairphone. Ich habe lang gewartet, bis ich mich darüber äußere, aber offenbar sind die Daten jetzt wirklich verfügbar und ja, ich habe deswegen so lange gewartet, bis ich mich dazu äußere, weil eben ich nichts Schlechtes sagen wollte, wenn es noch nicht sicher ist. Jetzt sieht es aber so aus, als ob es sicher ist, wie gesagt, noch mit ein paar Einschränkungen, also falls sich da technisch noch was tut, nehme ich alles zurück, aber die technischen Daten, die jetzt vorliegen, sind, wie soll ich das ausdrücken am besten? Die sind unlogisch. Einfach unlogisch. Das Gerät soll lange halten, 10 Jahre. Ja, dafür hat die Firma doch einiges gemacht, zum Beispiel modular das Gerät aufgebaut. Man kann verschiedene Teile austauschen, zum Beispiel auch den Akku. Ja, diesmal braucht man auch einen Schraubenzieher dazu. Man kann es also nicht mehr ohne Schraubenzieher einfach so rausnehmen, der Akku. Aber wisst ihr, das ist nicht ganz so schlimm, wenn man den Akku leicht mit ein paar Schrauben entfernen, rausnehmen kann, neuen rein, verschrauben. Was soll ich denn da dagegen haben? Alles okay, wunderbar. Also das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber das alles wird ad absurdum geführt durch die grottenschlechte Ausstattung, die mir einfach nicht in den Kopf will. Erstmal das Display, 6,31 Zoll. Okay, das ist mir zu klein. Und das ist für heutige Verhältnisse, ist das zu klein. Das ist aber nicht das Schlimmste. Damit könnten die Leute noch leben. Ich nicht, ja, weil ich sage, also alles, was unter 6,5 ist, geht gar nicht. Okay, aber gut, egal, 6,31 für die Umwelt. Alles klar, kein Problem. So, dann haben wir 8 GB RAM. 8 GB RAM. Wir schreiben das Jahr 2025. Unendliche Weiten. Ja, und jetzt kommt ein neues Gerät raus mit 8 GB RAM, das 10 Jahre halten soll. Also, ich weiß nicht, also 8 GB RAM, das, wer heute sagt, 8 GB RAM hält, das ist ausreichend. In 10 Jahren ist das dann ungefähr so zu vergleichen wie mit dem Spruch von Bill Gates damals, 640 KB RAM ist ausreichend für jeden. Ja, vielleicht für ein Jahr, okay. Es ist wirklich schlimm. Dann der Akku, 4415 mAh Akku. Dadurch, dass man den schrauben muss, kann man halt nur sehr schwer dort Ersatzakkus einfach mitnehmen. Man unterwegs da rumschrauben, so ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich würde es nicht machen, da würde ich mir lieber ein Powerbank mitnehmen. Und die braucht man dann auch bei 4415 mAh Akku. Wobei, man muss fairerweise sagen, durch das kleine Display ist der Stromverbrauch nicht ganz so hoch jetzt bei den riesen Smartphones mit 6,7 und mehr Displaygröße, ja, aber trotzdem ist der Akku für heutige Verhältnisse ebenfalls extrem klein. Ach so, beim RAM habe ich ja auch noch vergessen. 256 GB Speicher, Storage meine ich, UFS 3.1. UFS 3.1 ist langsam, auch muss ich hier wieder sagen, 2025, neues Gerät, UFS 4.0 wäre schon okay gewesen, aber so langsam ist er jetzt auch wieder nicht, von daher schwamm drüber, vor allem auch wegen dem externen Speicher. Micro-SD-Karten-Slot ist vorhanden, also das heißt, für Daten braucht man sich keine Gedanken zu machen, das ist immerhin mal etwas, das heißt, 1 TB Karte rein und ihr könnt genug von euren Fotos und Videos drauf machen, sollte also kein Problem sein. Nur eben bei Apps, da haben wir das Problem, Apps müssen den Hauptspeicher, 256 GB RAM und das war's dann. Und einige Apps unterstützen zum Beispiel auch kein SD-Speicher, wie zum Beispiel bei mir Lightroom. Ja, ich kann ein Foto wunderschön editieren, aber abspeichern kann ich es nur auf den internen Speicher und das ist natürlich Mist. Okay, schöne Videos, viele Videos und Bilder kann man natürlich damit dann machen, wenn man eine 1 TB Karte drin hat und so, also da muss man sich keine Gedanken machen. Ich würde mir da eher schon Gedanken um die Kamera an sich machen. Eine 50-Megapixel-Kamera mit optischer Image-Stabilisierung, 13-Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Auch das ist eine Entscheidung, die kann ich so nicht verstehen. Ich habe es schon öfters gesagt, man nimmt für die Ultraweitwinkelkamera die höhere Auflösung, nicht die niedrige Auflösung. Ganz einfach. Wer das als Firma nicht versteht, der sollte ein bisschen was von Fotografie lernen, dann klappt es vielleicht auch mit der Kamera. Und dann noch ein Time of Flight 3D-Sensor. Ja, das heißt, das Ding hat nur eine Dualkamera und keine Telefotolinse. Keine Telefotolinse. Da ist es schon wieder, das 2025. Ja. Okay, Video immerhin 4K mit 30 Frames pro Sekunde. Okay, ist in Ordnung. Was soll's, ja. 1080p geht dann bis 120 Frames pro Sekunde und 720p sogar 240 Frames pro Sekunde. Das ist doch was. Kann man schöne Zeitlupenaufnahmen machen. So, 3,5 mm Klinkenstecker-Anschluss. Nein, keine vorhanden. Schade. Das ist ein weiterer Punkt, wo sich viele vielleicht hier gefreut haben. Ja, gerade so ein Gerät wäre mit dem 3,5 mm Klinkensteckeranschluss doch gut beraten gewesen. Aber okay, da gibt es schwierigere oder größere Probleme. Zum Beispiel der Prozessor, der Snapdragon 7S Gen 3. Der ist nicht schlecht dieses Jahr. In 2 Jahren ist er akzeptabel. In 3 Jahren ist er absolut am Ende das, was man braucht für die aktuellen Apps. Ja, wobei, die sind dann mit 8 GB RAM schon eh interessant in 3 Jahren, das stimmt schon. Und nach 4 Jahren ist das Ding so grottenlangsam. Ich kann es nur immer wieder sagen, selbst wenn ihr keine Apps installiert, die Standard-Apps werden jedes Jahr langsamer und langsamer und langsamer. Ich sehe das immer wieder, ja. Ich habe hier Geräte, die sind noch keine 10 Jahre alt. Ja, die sind nur ein paar Jahre alt. Die haben Schwierigkeiten mit Amazon Music, die haben Schwierigkeiten mit Spotify, die haben Schwierigkeiten mit YouTube Music und das sind doch Standard-Apps. Warum? Weil jedes Jahr die Leistungsanforderung erhöht wird. Wieder irgendeine neue Funktion, die keiner braucht. Ja, aber sie ist drin und dann wird die App eben runtergezogen. Und tut mir leid, das hier ist eine Minimalausstattung, die das Gerät hat. Eine Minimalausstattung von Leistung und Speicher, ja, die letztes Jahr gerade akzeptabel gewesen wäre, dieses Jahr nicht mehr. Und das Gerät soll 10 Jahre halten? Nein, das ist nicht nachhaltig. Denn hier werden die meisten nach schon lange vor dieser Zeit ein neues Handy holen, weil es einfach nicht mehr geht. Zumindest wenn man tatsächlich das Handy auch richtig benutzen möchte. Und selbst bei denen, die nur ihre Chat-Apps drauf haben und so, ja, und nichts anderes damit machen, werden da eventuell nicht mehr zufrieden sein. Das Ganze kostet dann auch 599 Euro, was für die Leistung, die das Teil bietet, nicht gut ist. Hier kann man natürlich sagen, ja, aber dadurch, dass das eben anders gefertigt wird, fair gefertigt wird, ja, deswegen auch Fairphone, ist der Preis gerechtfertigt. Ja, aber nicht mit diesen Leistungsdaten, das sage ich ganz ehrlich. So, und das ist das große Problem bei mir. Ich liebe die Idee von Fairphone. Ich habe mir auch das Fairphone 5 schon genau angeguckt und kam zu dem das Fairphone 4, ja, kam zu demselben Problem, das eben hier auch jetzt wieder zu sehen ist. Dann kam das Fairphone 5 raus, auch das war nur ein kleines Update, und jetzt das Fairphone 6. Ich weiß, das ist eigentlich kaum ein Update. Wenn ich das jetzt mal hier mal gegenüberstelle, dann habe ich hier, Moment mal, ebenfalls gab es da eine Version mit 8 GB RAM, 256 GB Storage, okay, noch UFS 2.2, ein Qualcomm QCM 6490, ich weiß nicht, was da der reguläre Name war, keine Ahnung, hat man sich wahrscheinlich nicht getraut zu sagen. Und die Kamera auch 50 Megapixel, wobei das war eine Single-Kamera, ich bin ja bei der Selfie-Kamera, Main-Kamera, 50 Megapixel Weitwinkelkamera, und da war 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, so. Und das ist also quasi eine Verschlechterung. Man hat jetzt statt einer 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera nur noch eine 13 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Das heißt, man hat sich sogar noch verschlechtert. Der Prozessor mag zwar etwas schneller sein als der Prozessor beim Fairphone 5, aber was soll ich dazu sagen? Das ist schlecht. Und beim Fairphone 5 war die Größe vom Display auch noch 6,46 Zoll, also etwas größer. Das wäre die Grenze gewesen, so, 6,5 Zoll, wo ich sage, okay, das ist noch vernünftig. Jetzt sind wir hier schon drunter. Also für mich ist das Fairphone 6 ein riesengroßer Reinfall, und ich sehe auch viele Kommentare bei Seiten, die eben von diesem Phone berichten, dass die Leute dann doch schon ein bisschen mehr abgeschreckt sind. Ja, es gibt Geräte, die können wesentlich mehr, die sind wesentlich leistungsfähiger, und dadurch kann man sie auch länger nutzen. Ich möchte nur sagen, dass in der EU jetzt mittlerweile 5 Jahre Updates Pflicht sind. Das heißt, 5 Jahre sind auf jeden Fall schon mal gesichert. Und einige Anbieter geben auch mehr. Also ehrlich gesagt, ich würde mir lieber, ich halte nichts von Samsung, überhaupt nichts. Aber ein Samsung mit der versprochenen Update-Garantie, ja, und der Leistung ist wesentlich zukunftssicherer und damit nachhaltiger als das Fairphone 6. Denn eins dürfte klar sein, das nachhaltigste Phone ist das, das man nicht ersetzen muss. Denkt mal darüber nach. Jetzt Overkill kaufen und länger zufrieden sein und länger nutzen können, als jetzt ein Gerät zu kaufen, das jetzt schon am Ende ist, sozusagen am Ende des Leistungsspektrums. Wie soll man das in 10 Jahren noch nutzen? In 5 Jahren, wie soll man das in 5 Jahren nutzen? Ich weiß es nicht. Also schade, schade, schade drum, aber so nicht, Leute, so nicht. Gut, dann lasse ich jetzt mal zu dem Thema Sony Gewinnentwicklung und wo macht das Gerät oder wo macht Sony hier seine Gewinne und wo seine Verluste, lasse ich jetzt mal wieder Notebook LM euch den Artikel von GSM Arena mal analysieren, was da die KI dazu meint. Wir kommen zu unserer gemeinsamen Erkundung heute. Wir schauen uns mal die neuesten Finanzzahlen von Sony an. Mhm. Basis ist der Bericht zum Geschäftsjahr, das Ende März endete. Okay. Und unser Ziel für Sie, die ja auffälligsten Trends rausfiltern. Also gerade diese Gegensätze, ne? Smartphone-Geschäft hier, PlayStation-Einnahmen da. Genau. Und das ist echt spannend, weil Sony sehr unterschiedliche Ergebnisse liefert. Manche Bereiche boomen richtig. Und andere? Andere kämpfen, ganz klar. Also ein Konzern mit vielen Gesichtern zurzeit. Okay, schauen wir mal rein. Paradebeispiel für Erfolg ist ja diese Sparte für Bildsensoren, Imaging and Sensing Solutions, I&S. Ja, die liefen extrem gut. Rekordumsätze, fast 1,8 Billionen Yen und der Betriebsgewinn 261 Milliarden Yen. Das ist schon ordentlich mehr als im Vorjahr. Absolut. Klar, Währungseffekte spielten eine Rolle, aber eben nicht nur. Sondern? Vor allem höhere Verkaufszahlen und, ganz wichtig, ein besserer Produktmix. Also mehr High-End-Sensoren verkauft. Die Dinger stecken ja quasi überall drin. Ja, eben in fast jedem Top-Smartphone. Und da wird's doch paradox, oder? Genau das ist der Punkt. Dieser riesige Erfolg mit den Sensoren steht ja im krassen Gegensatz zum Geschäft mit den eigenen Sony-Smartphones. Exakt. Wenn wir uns mal die Sparte ET und S anschauen. Also Entertainment, Technology und Services. Wo die Handys ja dazugehören? Richtig. Und da sieht's bei Mobile Communications, also den Xperia-Geräten, halt nicht so rosig aus. Der Umsatz ist weiter geschrumpft. Auf wie viel? 279 Milliarden Yen. Im Vorjahr waren es noch knapp 300 Milliarden. Puh, das ist schon ein deutlicher Rückgang. Und im Vergleich zu anderen Bereichen? Das ist nur etwa die Hälfte von dem, was die TV-Sparte einbringt. Und selbst da sanken ja die Verkaufszahlen auch. Also im Mobilfunk sehen wir ganz klar einen Abwärtstrend, zumindest bei den Verkäufen. Das wirft echt Fragen auf, finde ich. Was ist Sonys Strategie da? Einerseits bauen sie die besten Sensoren, beliefern quasi alle, aber mit den eigenen Geräten tun sie sich schwer. Ist das eine Nischenstrategie? Sind sie zu teuer? Der Wettbewerb? Schwer zu sagen von außen, aber die Zahlen sprechen ja schon eine deutliche Sprache. Die Präsenz schwindet da irgendwie. Genau. Okay, also Mobilfunk, eher schwierig. Aber dann gibt's ja noch den anderen Riesen im Konzern, PlayStation. Game and Network Services, G&S. Ja, und da sieht die Welt ganz anders aus. Die Zahlen sind wirklich stark. Erzähl mal. Gesamtumsatz über 4,6 Billionen Yen. Das ist eine ordentliche Steigerung von den knapp 4,3 Billionen im Vorjahr. Nicht schlecht. Und der Gewinn? Der Betriebsgewinn ist regelrecht explodiert. Von 290 auf 414 Milliarden Yen. Über 40% plus. Wow, das ist meine Ansage. Aber jetzt kommt der Clou, oder? Das Geld kommt nicht unbedingt vom Verkauf der PS5-Konsolen selbst. Genau, das ist es. Die Hardware-Verkäufe, also die Konsolen, sind sogar gesunken. Woher kommt dann die ganze Kohle? Software und Dienste. Das ist das Zauberwort. Sony verkauft mehr Spiele, gerade auch von Drittanbietern. Okay. Und sie verdienen richtig gut an Add-ons, also Zusatzinhalten. Und, ganz entscheidend, PlayStation Plus. Die Abos. Ja. Immer mehr Nutzer wechseln auf die teureren Stufen. Und diese wiederkehrenden Einnahmen, die sind Gold wert. Das treibt den Gewinn massiv. Verstehe. Es ist also das Ökosystem. Nicht die Box allein. Man kauft die Konsole und gibt dann halt Geld für Spiele und Abos aus. Exakt. Das läuft richtig gut für Sony. Was heißt das jetzt, wenn wir das zusammen betrachten? Hier das schrumpfende Handygeschäft, dort die boomende PlayStation-Welt. Naja, es sieht so aus, als ob Sonys Stärken momentan klar bei diesen hochspezialisierten Komponenten liegen, den Sensoren. Mhm. Und eben bei digitalen Inhalten und diesen Abo-Modellen wie im Gaming. Da zahlen sich wiederkehrende Einnahmen voll aus. Während das klassische Hardware-Geschäft, ob nun Smartphones oder sogar die Konsolen selbst, schwieriger wird. Ja, das scheint so. Die Strategie, auf das Ökosystem zu setzen, die funktioniert bei PlayStation offensichtlich hervorragend. Bei den Smartphones weniger. Sony, ein Bild mit Licht und Schatten. Genau, einerseits boomen die Bildsensoren. Und die Gaming-Sparte macht Rekordgewinne, aber eben durch Software und Dienste. Andererseits, das Geschäft mit den eigenen Smartphones schrumpft. Die Kernaussage ist vielleicht, Teile eines so großen Konzerns können sich echt unterschiedlich entwickeln. Hängt von Märkten ab, klar, aber auch von der Strategie und wo die Stärken liegen. Das Ökosystem ist da entscheidend. Und damit vielleicht noch ein Gedanke zum Mitnehmen. Wenn Sony mit Handysensoren so erfolgreich ist, aber mit der Handy-Hardware nicht, wäre da nicht vielleicht eine ganz andere Strategie im Mobilbereich denkbar? Eine, die diese Sensorpower anders nutzt? Vielleicht ganz ohne eigene Geräte? Nur mal so als Idee. Spannende Frage, ja. Ja, spannende Frage, auf jeden Fall. Übrigens hier muss ich heute sagen, ich habe ein paar Sachen rausgeschnitten. Das lief heute nicht so rund und die C-Form wurde verwendet auf einmal bei Notebook LM. Deswegen habe ich ein bisschen was quasi rausgeschnitten. Ja, Also insgesamt. Außerdem noch eine Anmerkung. Ich höre ja diese Sachen auch nochmal kritisch an, ja, was so von Notebook LM kommt. Ja, es ist richtig, dass die Konsolenverkäufe natürlich Rückläufe sind. Das ist allerdings ganz normal, denn die Konsole ist bereits schon nahe dem Ende des Verkaufszeitraums. Ja, denn 2026, spätestens 2027, wobei alle Zeichen stehen momentan auf 2026, soll ja schon der Nachfolger der PlayStation 5 kommen, nämlich die PlayStation 6. Ja, dass jetzt die Verkaufszahlen natürlich niedriger sind als am Anfang, das dürfte klar sein, vor allem weil ja der Anfang auch richtig fulminant war, leider über Jahre nicht richtig lieferbar waren. Also das ist schon zwar richtig, aber hier ein bisschen in diesem Kontext zu stark erwähnt, das gibt ein falsches Bild davon ab, von dem Ganzen. Also die, kurz gesagt, die PlayStation-Sparte inklusive Spiele, aber auch die Konsolen sind extrem stark und haben eben jetzt dem Sony-Konzern schon wieder mal den Hintern gerettet, während die Mobil- und TV-Verkäufe, vor allem die Mobilverkäufe, doch wirklich immer weiter sinken und das schon von einem kleinen Niveau. Also das ist schon sehr, sehr schade und ja, Sony muss sich da vielleicht auch mal was überlegen. Okay, jetzt zum nächsten Thema. Wir bleiben mal bei der Google AI Gemini, nämlich bei der Bearbeitung in Spreadsheets, also bei Google Sheets beispielsweise. Dort wird jetzt eine neue Funktion integriert, für die eben da schon diese Funktion freigeschaltet bekommen haben. Ich weiß nicht, ob man da hier auch so ein spezielles Abo braucht. Ihr wisst ja, Gemini Pro ist ja kostenpflichtig. Ja, auf jeden Fall kann man in diesen Spreadsheets, in diese Zelle, zum Beispiel schreiben, ist gleich AI, Klammer auf, und Ausrufezeichen, nein, nicht Ausrufezeichen, Anführungszeichen, ja, genau, dann das Kommando, wieder Anführungszeichen und dann die Zellennummer, wo das Ergebnis reingeschrieben werden soll, bei Bedarf. Also das heißt, man kann innerhalb der Zellen jetzt AI-Kommandos geben und damit kann man natürlich fantastische Sachen machen. Ja. Man kann komplexe Dateien oder Spreadsheets erstellen, einfach mit Angabe von Befehlen. Ja. Und ich finde, das ist wirklich faszinierend gut, weil das ist für viele Leute ein riesiges Problem, ja, zum Beispiel eine Spreadsheet zu machen, zu sagen, okay, hier diese Werte, ja, Zelle so und so bis Zelle so und so und ja, das ist schon manchmal kritisch und dann könnte man hier eben dann sagen, dass man einfach mit, also quasi benennen von den einzelnen Spalten und dann könnte man zum Beispiel sagen, errechne mir die Gesamtsumme der Beträge und fertig, ja, oder der Beträge Einnahmen. So, da muss man nicht mehr gucken, okay, die Einnahmen sind Zelle so und so bis Zelle so und so, sondern man gibt es einfach ein und dann wird es berechnet. Also es ist schon ziemlich faszinierend. Man kann auch ganz andere Seiten machen. Zum Beispiel steht hier als Beispiel ist gleich AI, Klammer auf, Anführungszeichen, write a formal add copy for the product, cater copy to the objective and the target Audience. Und fertig. Ja, also, und das ist eine Riesensache, die man hätte vorher machen müssen. Das macht man jetzt einfach mit einem Befehl. Ziemlich cool. Also, da wird noch einiges kommen, denke ich, und es wird noch sehr, sehr spannend werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das könnte besser sein als alles andere an Spielereien, was es da gerade gibt. Zum Beispiel des Googles Doppel. Auch wenn da ein Autor von The Verge geradezu von Sitz gehauen wurde, oder wie er geschrieben hat, took me off my socks, ja, ja, denn das ist einfach so, das ist ja hier so ein, das ist so ein System, wo man sich ankleiden kann, ja, da macht man ein Bild von sich, dann werden daraus ein Modell erstellt und dieses Modell kann man dann zum Beispiel mit verschiedenen Klamotten anziehen. Und das funktioniert so gut, dass diese Moderatorin da richtig umgehauen wurde dadurch. Ja. Jetzt kann sie genau sehen, wie sieht etwas aus, und zwar sie selbst. Ja. Und das ist nicht so wie früher, dass man dann eben so ein Bild hat und dann wird darüber das gelegt, sondern nein, das sind Animationen, da bewegt man sich auch drin, beziehungsweise man selbst bewegt sich eben nicht, das Computermodell bewegt sich da drin. Das ist der absolute Hammer. Es ist schon verrückt, aber wisst ihr, im Endeffekt ist es doch halt dann irgendwo, finde ich, eine Spielerei. Okay, man zum Einkaufen von Klamotten ist es vielleicht gar nicht so schlecht, kann man machen, ja. Aber das ist jetzt nichts, was unsere normale Benutzung vom Computer oder vom Smartphone eben jetzt hier groß beeinflussen wird, sondern das ist nur eine Spielerei im Prinzip, ja, oder etwas, was man eben nur relativ selten braucht im Vergleich zu vielen anderen Sachen, die da viel, viel wichtiger sind. Ja, also doppelt sicherlich für den Aha-Effekt absolut gut. Man hat auch schon mal bei der Google I.O. ja einen kleinen Blick drauf werfen können, so im Hintergrund, wurde nicht groß erwähnt, aber man hat es schon gesehen und das ist schon, ein bisschen, also ich finde es faszinierend, ist auch gleich ein bisschen erschreckend vielleicht, weil man könnte hiermit dann quasi jede Person alles anziehen lassen, ich wollte schon immer mal die ein oder andere Person im knappen Mini sehen, ja, klar. Immer dran denken, aber das, was ihr dann seht, ist halt nicht echt, sondern das ist unter Umständen dann eben anders hineingepackt. Beispielsweise hier, sie hat sich aufgenommen mit Schuhe, hat aber dann etwas ohne Schuhe anprobiert. Ja, das System hat dann halt ein paar Füße generiert. Sieht echt aus, aber sie schreibt dazu, nein, das sind nicht meine Füße. Also Fantasiedinger, ne? Sozusagen. Spielt für jetzt das Anziehen oder für das Anprobieren von Klamotten spielt es keine Rolle, aber wenn man dann denkt, das ist eben nicht echt. Aber es ist eben auch beunruhigend, wenn man das so mal genau durchdenkt. Puh, da wird noch einiges auf uns zukommen, aber es nützt nichts, da zu jammern, weil aufhalten kann man das nicht. Man muss höchstens Richtlinien finden, wie man das umsetzen kann, ohne dass es zu arg schlimm wird. Ja. So, jetzt noch ein paar Sachen ganz kurz. Und zwar der Foldable-Markt in Europa. Hätte ich gar nicht gedacht, aber offenbar will die kaum jemand haben. Beide, sowohl die Foldable-Phones als auch die also besonders die Foldable Phones, aber auch diese Flip Phones, die neuen, wo es da gibt, scheinen hier in Europa kaum jemand zu interessieren. Ich hätte es deswegen nicht gedacht, weil auch bei uns ist der Hype ja so groß rum. Keine Woche, wo nicht ein News-Medium in Europa, auch in Deutschland vor allem, ständig hier auf diese Folding Phones abfährten, boah, Wahnsinn und hin und her. Und ja, keiner scheint sie zu kaufen momentan. Möglicherweise auch deswegen, weil die Dinger so teuer sind, dass es jenseits von Gut und Böse ist. Und ich kann euch sagen, das ist das, was ich auch schon öfters angedroht habe. Ja, irgendwann wird es den Menschen reichen, denn das sind Sachen, die muss man nicht haben. Die möchte man vielleicht haben, aber die muss man nicht haben. Während die Sachen, die man haben muss, auch teurer werden. Dann greift man eben mehr zu diesen Sachen, ja, okay, die halt teurer sind, aber man muss sie haben, ja, wie zum Beispiel Lebensmittel, ja, statt eben jetzt zu etwas zu teuerem zu greifen, was man nicht haben muss, dann kann es auch was Billigeres werden. Also im Endeffekt, ich hätte zwar gedacht, dass diese Folding-Geräte mehr ankommen, aber selbst ich habe wohl unterschätzt, dass die Leute nicht so viel Geld ausgeben wollen. Und natürlich auch das Problem mit dem Display wird hier angeführt, dass das eben nicht so robust ist wie ein normales Smartphone. Und ich finde, das kann auch ziemlich problematisch sein und ein großer Grund, warum eben diese Geräte nicht ankommen. Da wird das Gerät teurer und ist auch noch schneller kaputt zu machen. Ja, quasi im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Fingernagel. Ja, dann fragt man sich natürlich schon, soll ich dafür wirklich richtig Geld raushauen oder tut's das normale Smartphone für die Hälfte vom Geld mit besseren Leistungsdaten nicht auch? So ist das halt. So, dann Xiaomi Batterien, die können Probleme kriegen im Sommer. So ein Artikel von GizChina. Die Geräte werden zu heiß. Ich habe es in der Rios Wochensicht heute schon gesagt. Ich habe ja wieder am Wochenende Pokémon Go gespielt. War es Pokémon Go Fest 2025. Und da ist mein Sony Xperia 1 Mark 6 so heiß geworden. Okay, es waren 32 Grad im Schatten, aber das Gerät ist so heiß geworden, ich konnte es kaum noch in der Hand halten. Das war richtig heiß. Ich hatte schon Angst gehabt, das Ding geht irgendwann in Flammen auf. Ja. Und die Xiaomi-Akkus scheinen hier wohl ein großes Problem zu haben. Da frage ich mich, noch größer als das Sony One Xperia, Sony One Xperia Mark 6? Dann ist das Ding wirklich eine Feuerstelle. Aber offenbar scheinen da die Probleme eben groß zu sein. Und zwar bei Temperaturen von mehr als 35 Grad. Manchmal sogar reicht da schon etwas weniger Temperatur. Und das Gerät wird extrem runtergetaktet. Der Akku wird extrem in Mitleidenschaft gezogen. Screenlags, Abstürze und in einigen Fällen schaltet das Telefon sogar komplett ab. Ja. All das passiert eben durch die Hitze und das ist alles andere als gut für den Akku. Ich mache mir da auch Sorgen drüber hier, wenn das öfters passiert in diesem Sommer, dass da wirklich Schäden am Akku entstehen. Und ja, da merkt man gleich, dass im Sony Xperia 1 Mark 6 eben auch eine Snapdragon Bratpfanne 8 Gen Free eingebaut ist, ja. Und deswegen ist es eben auch so kritisch, ja. Bei meinen letzten Geräten mit dem Dimensity-Prozessor ist sowas nie passiert, dass das Gerät so heiß wird. Das ist unfassbar. Und Xiaomi verbaut ja auch die Snapdragon-Geräte. Also wenn da dann eben keine ausreichende Kühlung vorhanden ist, dann wird es eben kritisch werden. Deswegen als Tipp, ja, wenn es sich heiß anfühlt, ist es heiß. Und deswegen sollte man dann gucken, dass man eben zum Beispiel das Handy mal ausschaltet, aus der Sonne rausbringt oder ähnliches. Sonst kann das Ding halt irgendwann mal einen Geist aufgeben. So einfach ist es, ja. Dann, ja, etwas, was vorgeschlagen wird hier von GizChina, wo ich aber nicht ganz dahinter stehe, und zwar nicht aufladen mit dem Case. Also mit der Hülle drum. Also wenn ich das Gerät jedes Mal rausnehmen müsste zum Aufladen, dann brauche ich überhaupt keine Hülle mehr. Dann würde ich gar keine Hülle nehmen, weil also das geht nicht. Und wenn es das, ich stelle mir auch die Frage, wenn es das nicht aushält, dann ist das Gerät wahrscheinlich auch nicht geeignet für einen normalen Einsatz. Weil eine Hülle ist normal und dann muss das Gerät das eben auch aushalten. Ansonsten würde ich eher empfehlen, an einem kühlen Platz laden, ja, das wäre vielleicht eher wichtig, ja. Und dann, es ist auch die Frage, wie man auflädt, und da bin ich absolut dabei, nicht wireless laden im Auto bei voller Sonne. Einige Autos haben eine Kühlfunktion, dann kann man es vielleicht mal riskieren, aber Wireless-Laden heizt das Gerät massiv auf, selbst ohne große Temperaturen. Aber wenn es dann noch im Auto ist, die Sonne strahlt und ihr lädt das Ding kabellos auf, dann könnt ihr das vergessen. Ja. Dann ist es wirklich schlimm. Dann auch vielleicht nicht gerade die Power-Games spielen in der Hitze. Wird sowieso nichts bringen, weil das Teil dann sofort runtertaktet und ihr nur noch eine Dia-Show habt. Auch das ist möglich. Und einfach mal dem Gerät vielleicht eine kurze Auszeit geben, wenn ihr merkt, es ist zu heiß. Und ja, nochmal, wenn ihr merkt, es ist zu heiß, dann ist es zu heiß. Jo, Global Launch Date für Huawei Pure 80 ist ebenfalls raus. Die bange Frage war ja noch, kommt das Huawei Pure 80 international? Ja, ist die Antwort. Am 10. Juli werden wir mehr erfahren, wann genau. Aber der globale Launch ist wohl schon in trockenen Tüchern. Finde ich sehr gut. Billiger wird das Gerät allerdings dadurch auch nicht. Google macht sich hier jetzt an die vernünftige Synchronisation von Notifications über die einzelnen Android-Geräte. Etwas, was ich sehr unterstütze, denn es ist immer wieder absurd, wenn ich mal meinen MP3-Player zum Aufspielen von neuen Titeln nehme und dann kommen alle alte Benachrichtigungen, die ich bereits auf meinem normalen Standardgerät bekommen habe über einen gewissen Zeitraum. Dann poppen da manchmal 20, 30, ja sogar manchmal hunderte von Nachrichten auf. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Und dass das Google nicht hinbekommt mit dem Synchronisieren von den Benachrichtigungen auf verschiedenen Android-Geräten, ist einfach absolut absurd. Und da soll jetzt eben das hingehende Weg. Und Google arbeitet dran an diesem sogenannten True Handoff-Feature. Ja, hoffen wir, dass es auch richtig hinkriegen. Ja. So, und zum Schluss komme ich noch zur App der Woche, beziehungsweise eigentlich sind es zwei Apps der Woche, denn eine App der Woche ist so, naja, mini gering, dass ich eigentlich nicht als einzelne App der Woche stehen lassen kann. Ja. Und zwar ist es einmal CarTimer. Damit könnt ihr die Beschleunigung eures Autos automatisch quasi messen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ihr wollt schon immer mal wissen, wie schnell euer Auto von 0 auf 100 ist, von 0 auf 50 ist oder von 0 auf 400 Meter fährt. Ja, oder die maximale Geschwindigkeit eures Autos. Würde ich nicht ausprobieren, das ist auch Quatsch. Ja, maximale Geschwindigkeit ist 130. Ja, so, und zwar bei jedem Auto, Ente. Aber trotzdem ist es vielleicht mal für den einen oder anderen interessant, ob das, was er von der Firma versprochen bekommen hat, beim Kauf des Autos, des meistens auch sehr teuren Autos, ja, ob das auch eingehalten wird. Ja. Und somit ist dieser Test natürlich sehr gut zu machen. Natürlich, klar, braucht man nicht zu erwähnen, an die Verkehrsregeln halten, aber das ist durchaus möglich, ohne Probleme von 0 auf 100 eine Beschleunigung zu machen und ruhiger Tag aussuchen beispielsweise. Ja, und dann kann man das absolut machen. Das Gute daran ist, das ist eben vollständig automatisch passiert. Ja, ihr könnt Verschiedenes anklicken. Ihr könnt zum Beispiel alles anklicken, 0,50, 0 auf 100, 0 auf 400 Meter. Ja, und dann startet ihr einfach, hier geht ihr nur auf Start, dann passiert noch nichts und erst wenn ihr tatsächlich anfährt, dann wird es gemessen und dann eben gespeichert 0,50, 0,100 und wenn ihr die 400 Meter eben erreicht habt. Das ist also ganz einfache Sache, eine ganz einfache App, nennt sich einfach Autotimer oder Car-Timer 0 bis 100 km/h. Ja. Und das Ganze wird dann eben festgehalten als Werte und ihr könnt dann eben auch das sogar noch grafisch sehen, ja, wie sich das entwickelt hat über diesen Zeitraum, also diese Geschwindigkeit, ja, wann, um damit festzustellen, zum Beispiel in welchem Bereich ist das Auto dann besonders schnell. Manche E-Autos beispielsweise, die fahren ja extrem schnell an, werden nach oben ein bisschen flacher dann, ja. Umgekehrt ist es auch manchmal so, das gilt vor allem für Verbrenner, der Anzug ist eher relativ schwach. Oben hinaus wird es dann ein bisschen besser. Ja. Das wird sich vor allem bei den 0 bis 400 Meter hier dann zeigen. Und ja, das ist also eine schöne App, um das mal zu testen, wie euer Auto drauf ist. Und das alleine, wie gesagt, wäre jetzt ein bisschen mau gewesen. Deswegen gibt es noch eine schöne zusätzliche App für alle, die keine super high-end digitalen Bordinstrumente in eurem Auto haben oder ihr zusätzlich eben was habt. Zum Beispiel gibt es ja Autos, die gar kein Front-Display mehr haben, sondern alles nur noch auf einem großen Tablet in der Mitte ist. Und manchmal hat man den Drang, hätte ich doch jetzt so gern noch zwischen dem Lenkrad durch eine Geschwindigkeitsanzeige. Kann man locker machen. Mit zum Beispiel diesem Speedometer GPS hat. Ja, also genau heißt die Speedometer GPS hat Odometer. Ja. Und in Deutsch heißt es einfach Geschwindigkeitsmesser GPS HUD. Ja. Von der Firma 4NextGen. Und damit kann man in hoher Präzision einmal Tacho sehen. Ja, also ihr kriegt Tacho angezeigt, auf Wunsch auch so eine analogen Zeigeranzeige oder eben nur digital, wie ihr es bevorzugt. Die Zeit wird oben mit angezeigt natürlich und ihr kriegt auch eine Route, die ihr einstellen könnt, angezeigt, eine mittlere Geschwindigkeit, Dauer und die Höchstgeschwindigkeit, alles auf einen Blick. Man kann auch viel, viel mehr damit machen. Man kann zum Beispiel auch eine Karte einblenden lassen, das Ganze, ja, und verschiedene andere Funktionen, wo dann eben zum Beispiel Mittelwerte ausgerechnet werden, wenn ihr eine Route festlegt von bis, ja, und dann werdet ihr hier dann informiert darüber. Und schön auch diese mit dieser Geschwindigkeit, dass man eben hier diese mittlere Geschwindigkeit anzeigen lassen kann, weil oftmals ist es bei den Autos nicht alles, ja, drauf. Also zum Beispiel nicht die Höchstgeschwindigkeit, sondern nur die mittlere Geschwindigkeit. Die ist dann manchmal sehr, naja, sagen wir mal, nichtssagend. Ja. Oftmals hat man nämlich, und das merkt man dann auch oft, eine wesentlich niedrigere Durchschnittsgeschwindigkeit, als man eigentlich gedacht hat. Das ist zwar schön, aber dann glaubt man, okay, das stimmt was nicht. Doch, es stimmt, kriegt man hier noch die Höchstgeschwindigkeit angezeigt. Also wenn ihr denkt, ey, ich fahre doch 120, wieso habe ich denn jetzt die mittlere Geschwindigkeit von 50? Das gibt's doch nicht. Tja, das wäre nur, wenn ihr quasi vom Wegfahren sofort auf 120 wärt und dann bis zum Ende, bis er stoppt, auch 120, dann wäre die eure mittlere Geschwindigkeit 120. Ja, und die Realität sieht leider ganz, ganz, ganz anders aus. Und wie die aussieht, könnt ihr eben mit so einem Gerät sehr, sehr schön dann feststellen, also mit dieser App. Jedes normale Smartphone wird dadurch zu einem richtig Hightech HUD, beziehungsweise Hightech Speedometer, ja, Tachometer, mit allem drum und dran. Und der Clou ist, ihr könnt da auch ein Head-Up-Display machen. Nur ich sag euch gleich, eins ist es nur für die Nacht. Ja, also es ist nicht wie ein echtes Head-Up-Display, ja. Das funktioniert auch wunderbar über Tag, aber das geht leider hier mit dem Ding nicht. Das ist nur für die Nacht. Dann könnt ihr das nämlich auf das Armaturenbrett legen oder befestigen. Ich empfehle euch, das zu befestigen, ja. Und dann wird das Bild spiegelverkehrt angezeigt und dadurch wird ein Bild spiegelverkehrt an eure Windschutzscheibe gespiegelt und dann seht ihr das nämlich dann tatsächlich richtig rum, ja, also wieder entspiegelt sozusagen und das funktioniert dann eben nachts auch sehr, sehr schön. Endlich mal fahren wie mit einem richtigen Auto mit Head-Up-Display, yay, so ist das. Ja, dann gibt es noch ein paar andere Schmankerl, wie zum Beispiel eine Tempolimit-Warnung, allerdings bin ich da nicht ganz so überzeugt davon, ob die dann auch immer stimmen, weil wahrscheinlich mit großer Sicherheit wird eben hier diese Sachen aus der Navigations-App hier übertragen und die muss nicht unbedingt mit der Realität übereinstimmen. Ich glaube, eine Schildererkennung, das wäre zwar theoretisch machbar, aber ich glaube nicht, dass diese App das hier beherrscht. Jedenfalls nicht gesehen, eine Funktion dafür. Und daher, yep. Also Geschwindigkeitsmesser GPS hat oder eben Speedometer GPS hat, kann zu einem guten Begleiter werden und für eine Verwendungsmöglichkeit übrigens für euer altes Handy. Absolut, man muss das nicht mit seinem Haupthandy machen, sondern man kann hier jeder hat wahrscheinlich irgendwo noch so ein altes Handy, diese App da drauf installieren und das dann eben schön im Auto nutzen. Der Björn Nieland, der hat das als gut in seinen Autotests, könnt ihr euch mal angucken auf YouTube, ja, gut als gemacht, wie er dann hier seine 3, manchmal sogar 4 verschiedene Smartphones, ja, nutzt. Und das sind aber ältere Geräte und für sowas sind die genau perfekt richtig. Ja, warum nicht? Also das ist genau richtig. Ja, die beiden sind die App der Woche und ja, ich hoffe, sie werden nützlich sein. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Themen dabei und ihr hattet Spaß dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcasts, Hashtag TheNetcast nicht vergessen, oder eben in der YouTube-Community, dort geht's sogar ohne Hashtag. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!